Herzlich willkommen, liebe Hörner und Hörer, zu Bibel heute. Wenn Christen ihren Glauben glaubwürdig leben, dann hat das eine ansteckende Wirkung. Menschen, die das miterleben, bekommen Mut, selbst Jesus zu vertrauen. Gute Vorbilder sind deshalb auch sehr wichtig in jeder christlichen Gemeinde. Hören Sie aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 7. Die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund. Nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Desgleichen ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber miteinander haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Soweit Verse aus dem 5. Kapitel des 1. Petrusbriefs. Dazu nun Gedanken von Gemeindehelfer Hans-Otto Heppinghaus aus Gifhorn. Seit über 60 Jahren hat er sich in meinem Kopf festgesetzt, der alte Ohrwurm. In der ersten Strophe des Liedes heißt es: Die Sonntagsschul ist unsere Lust und wird es immer mehr. Sie bringt uns, was wir nicht gewusst, in süßen Stunden her. Die Wahrheit aus der reinsten Quell und Jesu Liebe klar und hell. Man lehrt uns lieben, aufwärts schauen und auf den Herrn vertrauen. Singet, dass es laut erschallt und Erd und Himmel widerhallt. Hosianna, Hosianna, Hosianna sei dem Gotteslamm. In den 50er Jahren wurde mit diesem Lied jeden Sonntag pünktlich um 11 Uhr die Sonntagsschule, heute würden viele Kindergottesdienst sagen, gestartet. Ort des Geschehens war ein dunkler, nicht gerade einladender Versammlungsraum in einer kleinen freien evangelischen Gemeinde im Herzen einer verträumten Stadt im Bergischen Land. Onkel Simon leitete damals den Gottesdienst für die rund 30 Kinder. Mit dabei Onkel Willi und Onkel Peter. Sie führten nach einer ausgiebigen Begrüßung und Einleitung im Rahmen von Kleingruppen ins jeweilige Thema ein und sorgten dafür, dass wir Kinder den Heiland Jesus Christus Schritt für Schritt liebgewannen. Ein kindgerechtes Evangelium konnte sich so in meiner kleinen Welt ausbreiten und mich prägen. Kein Wunder, dass ich als treuer Sonntagsschulbesucher schon in meiner frühesten Kindheit über einen großen Schatz biblischer Wahr- und Weisheiten verfügte. Denn die Sonntagsschul ist unsere Lust und wird es immer mehr. Mit 14 Jahren in der bewegten Zeit der Pubertät folgte der nahtlose Wechsel in die Jugendstunde. Später, nach der Klärung der Tauffrage, war die Gemeindemitgliedschaft dann für mich selbstverständlich. Die Sonntagsschulonkel der ersten Stunde legten somit den Grundstein für mein weiteres Glaubensleben, welches später noch von unzähligen treuen Haupt-, Neben- und ehrenamtlichen Mitarbeitern im Reiche Gottes geprägt wurde. Und alles fing an mit dem Lied »Die Sonntagsschul ist unsere Lust und wird es immer mehr«. Welch eine glückliche und behütete Kindheit hatte ich. Alle diese geistlichen Lehrer haben sich in großer Liebe und Treue an die Weisungen und Mahnungen gehalten, die Petrus einer Gemeinde in einer nichtchristlichen Umwelt ungefähr im Jahre 70 nach Christus ins geistliche Stammbuch schrieb und über die ich heute mit Ihnen nachdenken möchte. Wenn ich heute zurückschaue, freue ich mich darüber, dass verantwortliche Christen die freundliche Ermahnung des Petrus ernst, sehr ernst genommen und umgesetzt haben. Sie, wie auch die unzähligen geistlichen Lehrer und Gemeindeleiter, haben durch die ganze Kirchengeschichte hindurch mit dafür gesorgt, dass das Wort Gottes weitergesagt und nicht verwässert wurde. Erst einmal wird den alten und erfahrenen Christen aus der Gemeindeleitung ins Gewissen geredet. Sie sollen die Herde Gottes nicht aus Zwang, sondern freiwillig führen, wobei finanzielle Interessen nichts zu suchen haben. Erst wenn sie in allen Bereichen Vorbilder sind, werden sie in der Ewigkeit die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Doch auch den jüngeren Christen redet Petrus ins Gewissen. Ihren Willen sollen sie nicht gegenüber der Gemeindeleitung durchsetzen, sondern auf die älteren Christen hören. Damit sich aber nicht Hochnäsigkeit und Stolz von Seiten der Alten breitmachen kann, muss, so will es der Apostel, alles von Demut umgeben und eingehüllt sein. Ohne sie kann die Gemeinde Gottes auch heute nicht funktionieren. Ist doch logisch, denn schon damals galt, dass Gott den Hochmütigen widersteht, aber den Demütigen Gnade gibt. Erst mit einer solchen Grundhaltung bin ich in der Lage, alle Sorgen auf den Herrn zu werfen, damit er für mich und andere sorgen kann. Das hört sich alles gut an, aber die Wirklichkeit kann auch schon einmal ganz anders aussehen. Da taucht plötzlich ein Prediger auf, der in Übersee Gemeinden gegründet hat. Nun ist er wieder in seiner Heimat und soll für ein Jahr, später sind es dann plötzlich zwei, finanziell versorgt werden. Es kommt nur eine Gemeinde in Frage, die über entsprechende Mittel verfügt und diese Aufgabe übernehmen soll. Sie wird von der Gemeindeleitung vor vollendeten Tatsachen gestellt, weil das Ergebnis schon Wochen vorher schriftlich von dem Einzustellenden veröffentlicht wurde. Die ersten Probleme lassen dann auch nicht lange auf sich warten, als deutlich wird, dass die Gemeinde plötzlich autoritär wie ein amerikanischer Konzern geführt wird. Von Demut ist dann nicht viel zu spüren, heißt es doch locker gesprochen, ich und der Heilige Geist haben beschlossen. Die Gemeindeleitung ist überfordert, auch wenn sie es offiziell nicht zugibt. Sie können nicht mit einem Machtmenschen, der natürlich alle seine Schritte gegen seine Kritiker vollmundig biblisch begründet, umgehen und knicken auf ganzer Linie ein. Es dauert denn auch nicht lange, da kommen sie seinen Wünschen nach und sprechen, um die Kritiker mundtot zu machen, ein generelles Mitarbeiterverbot aus. In solchen Fällen ist förmlich die Sonntagsschule für Erwachsene nicht mehr eine Lust, sondern wird zur schweren Last. Szenenwechsel. Auch die Auseinandersetzungen über das Liedgut oder Gottesdienststrukturen, die verändert werden sollen, können für eine Gemeinde oft zur Zerreißprobe werden. Alte Gemeindeglieder fühlen sich geistig nicht mehr zu Hause. Junge finden kaum noch ihren Platz, an dem sie ihren Glaubensstil leben können. Was oft zum Anfang vom Ende werden kann. Kein Wunder, wenn das Wort Demut in der Gemeinde zum Fremdwort geworden ist. Was in solchen Situationen dann oft nur bleibt, sind starre Erinnerungen an eine Zeit, in der scheinbar alles ganz anders und viel schöner war. Doch kann ein solcher Glaube wirklich im harten Alltag bestehen und durchtragen? Wohl kaum. Muss man nicht immer wieder neu zu den Wurzeln des Glaubens zurückkommen, dass in der Mitte des Gemeindelebens nur Jesus zu stehen hat und, wie Luther sagte, das, was Christum treibet? Das allein trägt durch Zeit und Ewigkeit. Vergessen wir nicht, dass sein Gegenspieler alles daran setzt, die Gemeinde zu zerstören, damit das Lied »Die Sonntagsschul ist unsere Lust und wird es immer mehr« nicht mehr erklingt. Das Gleiche gilt heute auch noch, wenn Manfred Siebald in Worten der heutigen Zeit singt: »In deinem Haus bin ich gern, Vater, wo du mein Denken füllst. Da kann ich dich hören, Vater, sehen, was du willst. In deinem Haus will ich bleiben, Vater, du weist mich nicht hinaus. Und nichts soll mich von dir vertreiben, Vater, aus deinem Haus.« Und genau das war nicht nur Petrus' Wunsch, sondern auch der unseres guten Gottes. Denn ein Sonntag ohne Sonntagsschule, ein Sonntag ohne Gottesdienst ist immer ein verlorener Sonntag. Um die Verse 1 bis 7 aus dem 5. Kapitel des 1. Petrusbriefs ging es diesmal in Bibel heute. Eine Bibelarbeit von Hans-Otto Heppinghaus aus Gifhorn. Die Bibeltextlesung haben wir aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft übernommen.